بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zu unserer Aqida-Unterrichtsreihe. Alhamdulillah, wir haben jetzt schon verstanden, was Aqida ist. Und wir haben verstanden, dass Tawhid eine Unterkategorie und wenn nicht sogar die wichtigste Kategorie von Aqida ist. Aber allgemein, Aqida ist das Wichtigste, was es gibt in unserem Leben. Ohne Aqida sind unsere Taten wertlos. Ohne Aqida ist alles, was ich tue, was ich sage für Allah, wertlos, denn die Grundlage ist falsch. Denn das Grundverständnis ist falsch. Der Weg ist falsch. Das heißt, unsere Aqida muss erstmal stimmen, damit inshallah unsere Taten angenommen werden. Und Alhamdulillah, wir haben angefangen mit Tawhid und wir werden uns eine ganze Weile mit Tawhid beschäftigen, bis wir das etwas festigen und dann zu den anderen Themen von Aqida übergehen. Und wir haben angefangen mit Thalathatul Uthul, Thalathatul Usul, den drei Grundlagen, die jeder wissen sollte. Was waren die drei Grundlagen nochmal? Wer weiß es? Was sind die drei wichtigsten Sachen, die jeder Muslim wissen muss? In Aqida. Allgemein in seinem Leben. Es sind die Fragen im Grab. Richtig? Ja. Dann, wo du gefragt wirst, Man Rabbuk, wer ist dein Herr? Wa ma dinuk, was ist deine Religion? Wa man Nabiyuk, wer ist dein Prophet? Ungeachtet jetzt von der Überlieferung, wie es ganz genau heißt. Sondern die drei Sachen sind die wichtigsten Sachen, die wir wissen müssen. Wer ist Allah? Wer ist mein Herr? Wer ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und was ist der Islam? Und diese Sachen mit Beweisen. Und ich mache eine kurze Wiederholung, inshallah. Wir haben angefangen mit dem Buch. Vier Sachen sind Pflicht für uns zu kennen. Oder vier Angelegenheiten. Die erste Angelegenheit ist Al-Ilm. Das Wissen. Das Wissen über diese drei Angelegenheiten. Wer ist Allah? Wer ist dein Prophet? Und was ist der Islam? Alles mit Beweisen. Die zweite Angelegenheit ist, nachdem du diese Sache weißt, dass du danach handelst. Al-Amalu bihi. Und das dritte ist Ad-Da'watu ilayhi. Das Aufrufen dazu. Ja, wenn du eine Sache gelernt hast, ja, und du praktizierst sie, dann kannst du dazu aufrufen und du sollst sogar dazu aufrufen. Inshallah. Und die vierte Sache ist As-Sabru ala al-Adha fi. Und das geduldig sein in dem Aufrufen oder das geduldig sein, wenn dir Schaden zugefügt wird, während du dazu aufrufst. Und wir haben dazu Beweise aufgebracht. Und dann sind wir weitergegangen und haben gesagt, drei Angelegenheiten sollte jeder Muslim und jede Muslima wissen. Und welche waren das? Dass erstens Allah subhanahu wa ta'ala nicht uns umsonst erschaffen hat. Sondern er hat uns einen Weg gegeben und einen Sinn gegeben. Er hat uns Gesandte geschickt. Wer ihnen folgt, der kommt ins Paradies. Und wer ihnen nicht folgt, der kommt in die Hölle. Die zweite Angelegenheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit denen nicht zufrieden ist, wenn man ihm etwas beigesellt, sei es ein nahestehender Engel oder ein gesandter Prophet. Und die dritte Angelegenheit war, dass wenn jemand den Gesandten gehorcht und Allah eins macht, ihm nichts beigesellt, dass es ihm nicht gebührt, Freundschaften zu schließen oder Zuflucht zu schließen oder Schutzherren zu nehmen von Leuten, die Feinde sind von deiner Aqida. Feinde sind von Allah subhanahu wa ta'ala, Feinde sind vom Gesandten Allahs. Und wir reden von Leuten, die Allah und seinen Gesandten bekämpfen. Nicht Leute, denen sowieso alles egal ist. Die brauchen, können Kollegen sein, kein Problem. Sondern Leute, wir haben das letzte Mal erklärt, du kannst nicht mit jemandem befreundet sein, der die ganze Zeit deine Mutter und Vater beschimpft. Und Allah und sein Gesandter sind uns lieber als unsere Mutter und unser Vater. Und wir sind dann weitergegangen und haben erklärt, was ist Al-Hanifiyya Millat Ibrahim. Und wir haben erklärt, dass Al-Hanifiyya Millat Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein anzubeten ist in Aufrichtigkeit und in Wahrhaftigkeit. Und für diese Sache wurden wir erschaffen und für diese Sache wurden alle Menschen anbefohlen. وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wir haben gesagt, liya'budun ist yuwahidun. Also Ibadah hier heißt, Allah eins machen, haben wir gesagt. Und wir sind weitergegangen und haben gesagt, wenn jemand zu euch kommt und sagt, wer ist dein Herr? Ja? Oder was sind diese drei Grundlagen? Wenn ihr euch fragt, was sind diese drei Grundlagen, die jeder wissen musste? Dann sagen wir, Allah zu kennen, seinen Prophet zu kennen und den Islam zu kennen mit seinen Beweisen. Und wenn dann jemand zu euch sagt, wer ist dein Herr? Dann sagen wir, mein Herr ist Allah, der mich erschaffen hat, alles andere erschaffen hat, der uns alles gegeben hat und so weiter. Das haben wir letztes Mal erklärt. Und wenn dann du gefragt wirst, wie hast du deinen Herrn erkannt? Wie hast du erkannt, dass es Allah gibt? Dann antwortest du ihm durch seine Zeichen und durch seine Schöpfung. Durch seine Zeichen und durch seine Schöpfung. Wir haben gesagt, von seinen Zeichen sind die Nacht und der Tag, die Sonne und der Mond. Und von seiner Schöpfung sind die Himmel und die Erde. Und alle sieben davon, alle sieben Himmel und alle sieben Erden. Und alles, was in ihnen und zwischen ihnen ist. Das haben wir inshallah letztes Mal so durchgenommen. Und wir haben Beweise dazu letztes Mal gebracht, Alhamdulillah, die wir jetzt nicht wiederholen. War nur eine kleine Wiederholung. Und wir wollten dann weiter eingehen auf die Ibadah, auf die Anbetung. Weil wir haben gesagt, das alles, ja, der Schöpfer, der Himmel und der Erde, was in ihnen ist, was dazwischen ist, er ist der Einzige, der das Recht hat, angebetet zu werden. Weil eben diese Zeichen er erschaffen hat. Weil diese Schöpfung er erschaffen hat. Er ist der Einzige, ihn anzubeten. Und jetzt müssen wir natürlich wissen, was Anbetung heißt. Und wir haben das letzte Mal erklärt. Das ist, also Anbetung, Ibadah, ist ein Wort, das alles, also ein Wort, das alles sammelt, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und ihn zufriedenstellt von den Worten und Taten. Offenkundig und versteckt. Das haben wir letztes Mal alles erklärt. Tayyib, eine Sache, bevor wir weitermachen, inshallah. Ein Wüstenaraber, der wurde gefragt, wie hast du deinen Herrn erkannt? Wo weißt du das, dass es Allah gibt? Wo weißt du, dass es Gott gibt? Und er hat gesagt, sinngemäß, er hat gesagt, deute denn nicht die Fußspuren im Sand auf ein Kamel? Sagen die ja. Und sagte, deute denn nicht der Kot in der Wüste auf einen Esel? Sagen die ja. Sagte, genau so habe ich meinen Herrn erkannt. Die ganzen Zeichen Himmel und der Erde deuten doch auf einen Herrn. Subhanallah. Tayyib. Gehen wir weiter in Al-Ibadah. Wir hatten gesagt, Al-Ibadah hat Arten und verschiedene Arten von Ibadah gibt es. Wir machen das inshallah heute, bevor wir in die zweite Kategorie eingehen. Der Sheikh sagt, وَأَنْوَاعُ الْإِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مِثْلُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ. Er sagt, die Arten von Ibadah, die Allah uns anbefohlen hat, die sind viele. Ja? Die sind unter anderem Islam, Iman und Ihsan. Die fallen alle unter die Ibadah. Und wir wissen, Al-Islam, und so baut sich das auf. Der Islam, dann kommt der Iman da drauf und dann kommt der Ihsan darauf. Ja? Und wir wissen das alles, inshallah werde ich jetzt nicht ins Detail gehen, in der zweiten Runde, aber Al-Islam hat fünf Säulen. Ja? Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ja? Dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Das Gebet verrichten, das Salah, die Zakah, die Pflichtsteuer abgeben. Viele übersetzen das mit Almosensteuer. Das ist aber falsch. Das ist eine Pflichtsteuer. Musst du abgeben als Muslim. Ja. Drittens, As-Siyam. Ja, wann? Das Fasten im Monat Ramadan. Und fünftens, Al-Hajj. Die Pilgerfahrt. Einmal in seinem Leben, wenn er kann, gesundheitlich und körperlich und finanziell dazu in der Lage ist, muss er hingehen. Das ist Al-Islam in Kurzfassung. Al-Iman, und dazu gibt es viele Hadithe, ja, findet man auch in Arba'in Nawawi, ja, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Buni al-Islam ala khams, der Islam ist auf fünf aufgebaut und so weiter. Ja. Al-Iman hat sechs Säulen. Al-Iman hat sechs Säulen. Die erste Säule ist der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt. Und das ist die erste Säule, die jeder Muslim wissen muss. Und das ist die erste Säule von Aqidah und der Tawhid. Und subhanallah, in manchen Universitäten, nur der Glaube an Allah wird 2 Jahre lang durchgenommen. Und das ist nur eine verkürzte Version. Ja? Weil der Glaube an Allah sehr tief ist. Viele denken, die lesen 2, 3 Bücher über Tawhid, 2, 3 Bücher über Allah, Eigenschaften, Namen und so weiter. Und dann die wissen über Tawhid Bescheid. Nein, so funktioniert Tawhid nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam 13 Jahre lang mit dem Tawhid. 13 Jahre lang. Tawhid, er kam nicht mit dem Gebet, er kam nicht mit dem Fasten, er kam nicht mit der Zakat, er kam nicht mit Alkoholverbot, er kam nicht mit Zina-Verbot, er kam nicht mit anderen Verboten. Er kam mit Tawhid, mit La ilaha illallah, dass man das richtig versteht. Und zwar so sehr, dass du das so sehr verinnerlicht hast, dass wenn dann zu dir ein Befehl von Allah kommt, dann sagst du, ich höre und ich gehorche. So war, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie so erzogen. Er hat sie so erzogen, 13 Jahre lang, dass wenn dann der Befehl von Gebet kam, haben sie gebetet. Wenn der Befehl vom Fasten kam, haben sie gefastet. Ohne Wenn und Aber. Ohne zu fragen, ja, warum jetzt? Auf einmal, plötzlich. Weil sie haben dann Tawhid verstanden, verinnerlicht in ihrem Herzen, aufgebaut. Da haben sie das verstanden und sie wussten, wenn ein Befehl von Allah kommt, durch seinen Gesandten, dass sie diesen Befehl befolgen müssen. Ohne Wenn und Aber, denn sie haben keine andere Wahl. Und das ist Tawhid, worauf man aufbauen muss. Das ist Tawhid, das ist das Wichtigste. Aber man könnte sagen, 13 Jahre lang, ja, die haben nicht gebetet, die haben nicht gefastet. Ja, die haben kein Zakat gemacht, da fehlt ihnen ja was. Nein, so funktioniert es nicht. So ist das mit jedem, der neu zum Islam zurückkehrt. Der sollte sich mit Tawhid beschäftigen, mit seiner Aqidah. Was ist die Aqidah, was ist Tawhid? Ja? Mit Ilmul Ghaib, mit das Wissen über das Verborgene, ja, dass nur Allah subhanahu wa ta'ala diese Sachen kennt. Nicht irgendwelche 12 Imame, nicht irgendwelche anderen Leute. Ja, nur, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Sachen gehören. Dass man diese Sachen kennt. Subhanallah. Auf jeden Fall, Al-Iman hat 6 Säulen. Erste Säule ist der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweite Säule ist der Glaube an seine Engel. Drittens, der Glaube an seine Bücher. Viertens, der Glaube an seine Propheten. Fünftens, der Glaube an den jüngsten Tag. Und sechstens, der Glaube an das Schicksal oder an die Vorherbestimmung, an das Gute und das Schlechte, dass beides von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und inshallah werden wir das im zweiten Durchlauf noch besser durchnehmen. Und dafür gibt es auch viele Beweise. Der Hadith Jibril, wo Jibril alaihissalam zum Propheten kommt und ihn fragt, was ist Islam? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt das und das. Und sagt, was ist Iman? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt das und das. Ja? Und erklärt ihm diese Sachen. Und im Koran kann man dazu auch Beweise finden. Inshallah, dies alles machen wir in der zweiten Durchlauf. Und Ihsan, die Aufrichtigkeit kann man sagen. Oder die Ehrlichkeit. Oder die Weitsichtigkeit. Oder vielleicht die innere Sicht kann man sagen. Es gibt viele Sachen. Ihsan ist ein bisschen schwieriger. Natürlich gibt es ein deutsches Wort dafür, Aufrichtigkeit oder Wahrhaftigkeit. Aber besser ist, dass man das versteht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns das beschrieben. Er gesagt: "An ta'budu Allah ka'annaka tara." Ja, dass du Allah anbetest, als ob du ihn sehen würdest. Ja, wenn ein Kind 10 Jahre, 11 Jahre, der muss beten, sein Vater sagt, geh jetzt beten, geht ins Zimmer, beten. Wenn der Vater reinkommt, ja, auf einmal macht er sein Gebet besser, weil er sieht seinen Vater, ja, macht sein Gebet so. Ja, sonst gibt es Schläge, wenn er nicht richtig betet. Ja. Mustafa weiß Bescheid. Na. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala so anbetet, als ob du ihn siehst. Und das ist dieses Tawhid-Verständnis. Jemand, der sich mit Tawhid beschäftigt, mit dem einen Gottglaube, sich richtig damit beschäftigt und es verinnerlicht, der kann diese Stufe erreichen. Ja, heutzutage auch. Und er sagt, وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Und wenn du ihn auch nicht siehst, er sieht dich. Das ist deine zweite Bewusstseinsstufe von Ihsan. Man sagt dazu Stufen oder Bewusstseinsstufen von Ihsan, weil es alles hat mit deinem inneren Auge zu tun. Weil du kannst natürlich Allah subhanahu wa ta'ala nicht wirklich sehen, aber als ob du ihn sehen würdest. Und dazu gibt es einen schönen Hadith. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einem Sahabi kommt, und er war gerade 2 Jahre Muslim. 2 Jahre. Ja, wie lange sind wir schon Muslim? 2 Jahre Muslim. Und dann hat er ihn an der Moschee nach dem Fajr-Gebet und nachdem die Sonne aufgegangen ist, gesehen, schlafend. Und ist hingegangen, hat gesagt, hat ihn aufgeweckt, hat gesagt, oh, so und so, was machst du hier, warum schläfst du? Sozusagen, warum schläfst du nach Sonnenaufgang? Und er hat gesagt, ja, Rasulullah, ich bin dieses Mal eingeschlafen. Normalerweise, ich bin so geworden, dass ich den ganzen Tag über faste, oder dass ich tagsüber faste und nachts über bete. Das heißt, der Mann hat den ganzen Tag immer gefastet und die ganze Nacht immer gebetet. Qiyamul Layl hat er gemacht. Er hat bis Fajr gebetet, dann hat er Fajr gebetet und ist dann noch wach geblieben. Aber dieses Mal ist er eingeschlafen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gefragt, ja, wie bist du jetzt sozusagen? Wie hast du dich selbst gefunden oder was für einen Zustand hast du? Dann sagt er ihm, ja Rasulullah, als ob ich die Leute in der Hölle sehe, wie sie leiden. Und als ob ich die Leute im Paradies sehe, wie sie sich freuen. Und als ob ich Allahs Thron sehe und ich mich vor ihm niederwerfe. Subhanallah. Dieser Mann, 2 Jahre, hat diese Stufe, die höchste Stufe von Ihsan erreicht. Ein Beweis, dass wir diese Sache erreichen können und ein Beispiel für Ihsan, inshallah. Tayyib, kommen wir zurück. Anwa' al-Ibadah. Minhu al-Dua. Ja? Von ihm ist al-Dua, Bittgebet. Und wir werden dazu, inshallah, die Beweise gleich dazu bringen. Wal-Khauf, die Angst. Wal-Raja, die Hoffnung. Oder das, ja, die Hoffnung, das Flehen. Wal-Tawakkul, das Vertrauen. Wal-Raghba, das Begehren, das Verlangen. Wal-Rahba, der Schrecken oder ja, die Ehrfurcht. Wal-Khushu, die Demut. Wal-Khashya, die Befürchtung, die Furcht. Wal-Inaba, die Hingabe, die Zuwendung zu Gott. Die reuevolle Zuwendung, sagt man. Wal-Isti'ana, die Zuhilfenahme, dass du Allah subhanahu wa ta'ala zu Hilfe suchst. Wal-Isti'adha, die Zufluchtnahme, wal-Istighatha, der Hilferuf oder der Ruf nach Bitte, dass du Allah anrufst. Wal-Dhabh, das Schlachten, wal-Nadhr, das Gelübde, wa-Ghayru dhalika min Anwa' al-Ibada. Und andere Sachen, andere Arten gibt es noch von Ibada. Allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala. Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns anbefohlen hat, diese und noch viel mehr einzeln allein für Allah subhanahu wa ta'ala zu machen. Und wir haben gesehen, es gibt Arten von Ibadah. Ja, es gibt auch verschiedene Arten. Es gibt öffentliche Taten, wie zum Beispiel Gebet, Zakat, Fasten, Hajj, die jeder kann sehen. Ja, jeder kann sie sehen, das ist offenkundig. Und es gibt Ibadah, die innerlich ist, die mit Furcht zu tun hat, die mit Hoffnung zu tun hat, Vertrauen zu tun hat. Ja? In dieser Sache unterteilt sich Ibadah, die Anbetung, in 2. Erste in die öffentliche, die man öffentlich sieht. Und zweite, die innerliche, die nur du und Allah subhanahu wa ta'ala weiß. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass beide Faktoren, dass beide Seiten, vorne und hinten drinnen, oder äußerlich und innerlich, beides für Allah ist, einzig und allein. Denn jemand, er kann natürlich äußerlich sehr viel tun, aber wenn er innerlich nicht Tawhid bringt, dann ist er Munafiq. Dann heuchelt er etwas vor. Und gibt es viele Beispiele dafür. Inshallah bringen wir jetzt mal die Beweise für diese Sachen, die der Sheikh hier erwähnt. Er sagt als erstes, ja, zum Beispiel, er sagt Ad-Dua, oder er sagt, bevor er Dua bringt, er sagt, was ist der Beweis, dass man seine Anbetung für Allah subhanahu wa ta'ala machen muss? In Surah Jinn, Vers 18, er sagt, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Wahrlich, die Moscheen gehören Allah alleine, oder sind für Allah subhanahu wa ta'ala, so betet neben Allah oder außer Allah niemanden an. So betet Allah subhanahu wa ta'ala nur alleine an. Betet ihn ganz alleine an. Niemand anders. Kein Engel, kein Prophet, kein Scheich, kein Toten, kein Lebendigen, keine Flasche, keine Datteln, keine sonstige Sachen. Nur Allah subhanahu wa ta'ala allein ihm anbieten. Und er sagt, der Sheikh sagt, فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Wer von diesen Sachen, die wir gerade erwähnt haben, und alles, was noch zu Ibadah kommt, nur eine einzige Sache auch, für jemand anders macht, außer für Allah, der ist ein Mushrik und ein Kafir. Ja? Der hat erstmal Schirk gemacht, der hat Allah was beigesetzt und er ist ein Kafir geworden, ein Ungläubiger oder jemand, der die Wahrheit bedeckt, weil er diese Sache nicht für Allah allein getan hat. Und dazu kennen wir eventuell das Beispiel von der Fliege. Ja? Eine Fliege, die einen ins Paradies brachte und eine Fliege, die einen in die Hölle brachte. Und es war ein Volk. Und sie waren Kuffar. Sie waren Leugner. Und sie waren Mushrikin. Sie hatten ihre Götzen. Und sie haben niemanden vorbeigelassen bei einer Handelsroute, außer sie haben gesagt, du machst jetzt Schirk. Du schlachtest für unsere Götzen. Und es kamen zwei Männer vorbei. Und beide, man sagt über sie, beide waren Muslime. Oder zumindest ergebene Diener Allahs. Und sie wollten sie nicht vorbeilassen. Sie haben gesagt, wir lassen euch erst vorbei. Oder wir lassen euch erst wieder frei. Denn wir geben euch den Weg frei, wenn ihr etwas schlachtet. Oder wenn ihr aufhört, Allah alleine anzubeten, sondern ihr schlachtet für unsere Götter. Der eine hat gesagt, mache ich niemals. Ja? Da haben sie ihn getötet. Die haben ihn geschlachtet. Ich sage, ich bete niemanden an außer Allah. Ich werde nichts schlachten. Ja, nichts geben, nur Allah subhanahu wa ta'ala. So haben sie ihn geschlachtet. Und dieser Mann hat das Paradies verdient. Der zweite hat, nachdem er das gesehen hat, hat er Angst bekommen und hat gesagt, okay, was soll ich schlachten? Er sagt, eine Kuh. Er sagt, nein, das ist zu viel. Er sagt, okay, komm, schlachte ein Schaf. Nein, zu groß. Okay, komm, wir haben hier eine Fliege. Schlachte diese Fliege und dann gehst du vorbei. Und der Mann hat sich gesagt, ja, eine Fliege ist doch kein Problem, ist ja nichts Großartiges, ist ja nicht ernst gemeint. Hat diese Fliege nicht für Allah, sondern für die Götzen geschlachtet. Und dieser Mann ist für ewig in die Hölle gekommen. Und das ist ein Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns erzählt, diese Sache. Es war eine Begebenheit, ja, dass diese Sache wirklich so passiert ist. Es ist nicht nur eine Geschichte. Und diese Fliege, eine Fliege, hat einen ins Paradies gebracht und den anderen für immer in die Hölle. Warum? Weil dieser Mann hat eine Tat, die mit Tauhid zu tun hat, nicht für Allah gemacht, sondern für jemand anders. Und er ist so drauf gestorben, er hat keine Taube gemacht und so kam er für immer und ewig in die Hölle. Deswegen, wenn jemand Schirk macht, und Schirk ist das Gegenteil von Tauhid, ja, Tauhid ist ein Gottglaube, dass du Allah eins machst. Und Schirk ist genau das Gegenteil, dass du Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesetzt, dass du sagst, Allah ist 2, 3, 5, 1000, 1100, wie auch immer, 11.000, 50.000, ja, gibt es ja keine Grenzen bei Buddhismus, Hinduismus. Wenn du diese Sache machst und darauf stirbst und nicht taube machst, du Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrst, dann wirst du für immer in der Hölle sein. Wo ist der Beweis? Und wo ist der Beweis auch, dass diese Leute niemals erfolgreich sein würden? Es gibt viele Ayat natürlich dazu. Wir haben davor die vorangegangenen Verse aus dem Koran genannt. Aber ein Vers, den der Sheikh hier nennt, in Surat Mu'minun, in Vers 117, er sagt, وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرِينَ. Er sagt, wer neben Allah oder mit Allah jemand anderen anbetet, ohne dass er einen Beweis dafür hat, dass er das darf, ohne dass er eine Bevollmächtigung dazu hat, dass er das darf, ohne dass er eine Erlaubnis hat, dass er das darf, فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Der wird seine Abrechnung schon bekommen von Allah. Der wird schon seine Abrechnung von Allah bekommen. Dann wird sie ihm gesagt haben, du hast den und den angebetet. Geh mal zu ihm und guck mal, ob er dir heute helfen kann. Ha? Geh mal dahin. Am jüngsten Tag, wenn alle gesammelt werden. Und dann zu den Leuten, die Allah, die neben Allah oder außer Allah Götzen angebetet haben. Zu ihnen wird gesagt werden, so ruft heute eure Götzen. Ruft heute eure Götzen, auf dass sie euch anhören. Und sie werden tatsächlich die Götzen anrufen und dann merken, dass sie gar nicht hören. Subhanallah. Und das ist eine wichtige Sache. Und Allah subhanahu sagt, la yuflihul kafirin. Die Ungläubigen, die Wahrheitsverdecker, die Leugner, die werden niemals erfolgreich sein. Die werden niemals siegen. Sei es im Diesseits, noch im Jenseits. Und uns ist natürlich wichtiger im Jenseits. Man kann sagen, aber im Diesseits sehe ich es doch. Manchmal die gewinnen, ich gewinne im Fußball zum Beispiel. Ja. Das ist keine Sache mit Anbetung, subhanallah. Oder man sagt, guck mal die Muslime heute, was die alles leiden in den muslimischen Ländern, in islamischen Ländern. Das ist eine Vorbereitung auf den Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, denkt ihr denn, ihr glaubt, ihr sagt, ich glaube an Allah und ihr werdet nicht geprüft werden? Denkt ihr denn, ihr sagt, Amantu, Amantu billah, dass du sagst, Amantu billah, ich glaube an Allah, an seinen Gesandten, an Islam und ich glaube an diese Sachen. Und dann wirst du nicht geprüft? Nein, du wirst geprüft, um zu schauen, wer von euch aufrichtig ist und wer von euch ein Heuchler und Lügner ist. Ja? Und nachdem diese Prüfung vollendet ist, dann kommt Nasrullah. Dann kommt der Sieg Allahs. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala den Sieg geben. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, denkt ihr denn, ihr könnt ins Paradies eintreten, bevor euch das getroffen hat, was diejenigen, die euch vorausgegangen sind, getroffen hat. Sie hat getroffen, Notsal, Drangsal, Erdbeben, Erschütterungen, bis sie nicht mehr konnten. Bis sie nicht mehr aushalten konnten, bis es richtig schwer für sie war, bis sie nirgendwo mehr hin konnten. Sie konnten nicht mehr mal auswandern. Und dann, bis sie und der Gesandte Allah sagten, Mata Nasrullah, wann ist die Hilfe Allahs, wann kommt die Hilfe Allahs? Bis sie diesen Zustand erreicht haben. Und nicht bei jeder Kleinigkeit, oh, ich habe Schmerzen, wann kommt Hilfe Allahs? Staat macht mir Probleme, weil ich Steuer hinterzogen habe. Wann kommt Hilfe? Allah yadik. Nein, sondern du musst so viel erleiden, wie diese Leute vorauseilen. Und wisst ihr, wann diese Sache gekommen ist, subhanallah? Als die Sahaba sich beschwert hatten, oder als einige neue Muslime sich beschwert hatten, weil sie zu viel leiden mussten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen gesagt hat, die Leute, die vor euch gekommen sind, ihnen wurde eine stumpfe Säge auf den Kopf gemacht und in zwei geteilt. Und sie haben nicht von La ilaha illallah abgelassen. Ihnen wurde ein Metallkamm auf die Haut gemacht und ihre Haut abgerissen. Aber sie haben nicht von La ilaha illallah abgelassen. Walakin antum tasta'jilun. Aber ihr seid voreilig. Ja, ihr wollt schnell haben, schnell den Sieg haben, schnell den. Nein, so läuft das nicht. So funktioniert das nicht. Taib, gehen wir weiter mit dieser Sache, wenn wir sagen, Meta Nasrullah, wann ist der Sieg Allahs? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Sieg Allahs ist nah. Aber erst wann, wenn euch das alles getroffen hat. Und wenn du viel Dua gemacht hast, bist du verzweifelst. Ja? Viele, die machen Dua, zwei, drei Mal und sagen, ja, okay, schau auf, Allah gibt mir sowieso nichts. Allah dick. Du machst Dua, sagst, oh Allah hilf mir zwei, drei Mal. Und dann lässt du diese Sache und dann ist das eine Sache gegen dich. Der Dua von einem Muslim wird immer angenommen. Natürlich im Khair, im Guten. Ja? Nicht im Schlechten. Nicht, du machst Dua gegen deine Mutter, geht nicht. A'udhu billah. Dua, eine gute Dua, eine richtige, ehrliche Dua wird immer angenommen. Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet, ob es die im Diesseits gibt oder im Jenseits gibt. Oder ob dir Allah subhanahu wa ta'ala wegen dieser Dua eine Krankheit zum Beispiel, ein Problem, die er dir auf dich herabsenden wollte, erleichtert oder wegnimmt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt nichts, was das Schicksal verändern kann, außer Ad-Dua, außer das Bittgebet. Ha? Und er sagte, wenn der Diener Dua macht zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann geht das Bittgebet hoch zu Allah. Und währenddessen kommt eine Prüfung von Allah auf dich herab. Und der Hadith, manche sagen, er ist da'if, aber in der Bedeutung, inshallah, ist er richtig. Sagt, dann kommen diese und die treffen sich in den Himmel. dein Bittgebet. Ist dein Bittgebet stark, so siegt es, dann kommt die, bekommst du diese Krankheit, dieses Problem nicht. Ja? Und dein Dua steigt trotzdem auf. Ist die Krankheit stärker, dann wird die Krankheit oder Problem abgeschwächt auf dich herabkommen. Also anstatt du ein Bein verlierst, kriegst du nur Husten, beispielsweise. Sind sie beide gleich stark, so verpuffen sie sozusagen in der Luft, dann kriegst du weder die Krankheit noch das Dua. Aber trotzdem bist du bewahrt, subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte als Beweis für Dua, Ad-Dua'u mukhul ibadah. Und die Gelehrten sagen, der Hadith ist daif, ja, er sagt, Ad-Dua, das Bittgebet, ist sozusagen der Kopf oder das Gehirn von der Anbetung. Oder wie sagt man, die Spitze des Anbetung, der Anbetung. Dieser Hadith ist daif, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in Muslim, er sagt, Ad-Dua'u huwa al-Ibadah. Er sagt, das Bittgebet, das ist die Anbetung. Das heißt nicht, dass nur das Bittgebet Ibadah ist. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-Hajju huwa al-Arafah. Er sagt, der Hajj ist Arafah. Das heißt nicht, wenn du nur bei Arafah stehst, dann hast du Hajj gemacht. Er sagt, aber das ist das Wichtigste. Und genauso sagt er hier, Ad-Dua ist das Wichtigste. Die ständige Verbindung zu Allah. Subhanallah, schaut mal, als ein Sahabi in die Moschee kommt, betet zwei Recke und geht und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fängt an zu lächeln. Und die Leute, Sahabi natürlich, sobald der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Zustandswechsel hat, ja Rasulullah, was passiert? Was los? Ich will auch wissen, warum lachst du? Ha? Der hat gesagt, verwunderlich ist ein Diener Allahs, der kommt und betet zwei Recke, um Allah subhanahu wa ta'ala nur für eine Prise Salz zu fragen. Nur für eine Prise Salz hat er zwei Recke gebetet. Ich sage, ja Allah, kannst du mir Salz geben? Schaut mal. Er hat Allah zuerst gefragt. Subhanallah. Wenn wir kein Salz haben? Wenn wir mal kein Salz haben, ja. Subhanallah. Wir haben so viel Segen, so viel Ni'ma. Khair, inshallah. Ein weiterer Beweis ist aus dem Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und sprich, oder sagt, euer Herr sagt, sprich, euer Herr sagt, bittet mich, ruft mich an, macht Dua zu mir, dass ich euch annehme, ja, dass ich darauf antworte. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Diejenigen, die hochmütig sind gegenüber mir, was? Er sagt, ibadati. Ja, er sagt, mir gegenüber mich anzurufen oder Ibada gegenüber zu machen. Ja, hier ist ein Beweis, dass Ad-Dua Ibada ist. Ja, dass er diese Ibada hochmütig ist gegenüber mir zu machen, denen werden wir gedemütigt in die Hölle schmeißen. Ja, denen werden wir gedemütigt in die Hölle schmeißen. Das ist Surah Ghafir, Vers 60. Surah Ghafir, Vers 60. Wad-Dalil al-Khawf, und der Beweis für die Angst, Qawluhu ta'ala, ist in Surat Ali Imran, Vers 175, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Fürchtet nicht sie, habt keine Angst vor ihnen, sondern fürchtet euch vor mir, wenn ihr Mu'minin seid, wenn ihr Gläubige seid. Und Al-Khawf, das ist ganz wichtig, gibt es zwei Arten. Es gibt Al-Khawf, Al-Tabi'i, die Angst, die normale Angst, die, wie sagt man, die natürliche Angst, die jeder Mensch hat, zum Beispiel, du stehst auf einem Hochhaus, guckst runter und du hast Angst runterzufallen. Das hat nichts mit der Ibadah, die du machst zu Allah. Das heißt nicht, ja, ich hab keine Angst, ich habe nur vor Allah Angst, ich springe da runter. Nein, so funktioniert das nicht. Normale Angst, und die ist erlaubt, die ist in Ordnung, das ist okay. Die sollte auch jeder Mensch haben, der gesund ist. Wenn ein Löwe vor dir steht, da sagst du nicht, ja, ich habe nur Angst vor Allah. Renn lieber. Ja, außer dein Iman ist wirklich stark. Dann kannst du sagen, wie der Bedienstete vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, als er in die Wüste war und der hat sich verlaufen. Ja, und dann ist er durch so ein Gebüsch durch und auf einmal stand vor ihm ein Löwe. Ja? Und der Mann natürlich, wir werden schon weggerannt. Und es ist auch gut wegzurennen, ja? Ist auch gut, wenn auf dich ein Auto zukommt, dann sagst du nicht, ja, ich fürchte nur Allah. Nein, dann renn lieber weg, geh weg auf die Seite, subhanallah. Aber dieser Sahabi, er sagte, ich bin der Bedienstete Vom Gesandten Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und du wirst mir den Weg zurückbringen. Und der Löwe nickte und hat ihn den Weg zurückgebracht. Subhanallah. Aber natürlich, zwei Arten von Khauf, von Angst. Eine normale Angst und eine Angst, die du nur für Allah subhanahu wa ta'ala machst. Das heißt, dass du sagst, ich klaue nicht, weil ich Angst habe vor Allah subhanahu wa ta'ala. Weil mich Allah sieht, weil mich Allah bestrafen kann dafür. Ich lüge nicht, weil mich Allah hört. Weil Allah kennt meine Brust, Allah weiß die Wahrheit. Davor, dass du für diese Angst hast, diese Furcht spürst, ja? Dass du nicht die Menschen fürchtest wegen deiner Religion, indem sie sagen, verlass deine Religion oder wir werden dich töten. Ja? Dass du sagst, es ist mir egal, ich bete nur Allah subhanahu wa ta'ala allein an und ich werde von meiner Religion nicht zurücktreten. Und ein Beispiel sind dafür die Ashab al-Ukhdud, die Leute vom Graben, die ins Höllenfeuer geschmissen wurden. Hatten wir die letzte Khutba davon. Ja? Dass, sie nicht, dass man standhaftig ist, dass man nicht davon ablässt. Subhanallah. Auf jeden Fall zwei Arten von Angst. Erste ist natürliche Angst und die zweite die Angst, die mit Anbetung zu tun hat. Die mit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden ist. Und die sollte nur für Allah subhanahu wa ta'ala alleine sein. Sollte für niemanden anderes sein. Man sollte nicht die Menschen fürchten. Ja, man sollte nicht seinen Chef fürchten, der sagt, wenn du nicht aufhörst zu beten, dann schmeiße ich dich raus. Ja, das ist diese Angst. Hast keine Angst vor deinem Chef dann. Du sagst, Allah gab mir die Arbeit. Allah gibt mir eine bessere. Diese Angst. Subhanallah. Und der Dalil al-Raja, قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف ist das, Vers 110. Der Beweis für die Hoffnung. Oder ein anderes Wort wäre vielleicht auch Anbetung. Nicht Anbetung, das Bitten um Hilfe, Aufsuchen, Ersuchen. Man sagt im Arabischen Arjuk. Ich bitte dich, ich flehe dich an. Und Ar-Raja hat diese zwei Meinungen, Hoffnung und Ersuchen. Und hier in Surat Al-Kahf, Vers 110, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Wer auf die Begegnung seines Herrn hofft, oder wer die Begegnung mit seinen Herren ersucht, darum bittet, was soll er tun? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Der soll gute Taten tun. Ja, der soll rechtschaffene, aufrichtige Taten tun. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا Und er soll in der Anbetung zu Allah niemanden anbeten, also niemanden ihm beigesellen. Er soll gute, rechtschaffene Werke tun und er soll keinen Schirk machen. Ganz einfach. Allah ist so einfach. Tawhid und der Islam ist eine einfache Religion. Ja, ist sehr einfach. Ist leicht für die Gemüter. Er sagt zu dir, was sowieso in deiner natürlichen Veranlagung ist. Dass es unmöglich ist, dass all dies, was du siehst, nicht einfach so erschaffen ist, nicht durch Zufall erschaffen ist. Subhanallah. والدليل التوكل und der Beweis für das Vertrauen auf Allah, das Vertrauen, قوله تعالى وعلى الله فليتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Die Sura Al-Ma'idah, Vers 23, sagt, vertraut auf Allah, wenn ihr Mu'minin seid, wenn ihr Gläubige seid. Das heißt, es gibt andere Verse, und auf Allah vertrauen nur, auf Allah vertrauen nur die Gottesfürchtigen, oder auf Allah vertrauen nur die Gläubigen, die Mu'minin. Gibt es viele Beweise dafür. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنُونَ Das ist ein Befehl. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, vertraut auf Allah. Vertraut, das ist ein Befehl. Vertraut auf Allah, wenn ihr Mu'minun seid, wenn ihr Gläubige seid. Ja? Was ist dann? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Und wer auf Allah vertraut, dem ist der Genüge. Ja? وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ Und er versorgt ihn von dort, wo er es nicht erwartet hat. سبحان الله والدليل الرغبة والرهبة والخشوع und der Beweis für das Begehren, die Ehrfurcht und die Demut ist in Surah Al-Anbiya, Vers 90, wo Allah subhanahu wa ta'ala über Zakaria und seine Familie spricht, besonders über Zakaria und seine Frau spricht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innahum kanu yusari'una fil khayrat. Ja? Sie haben sich beeilt. Sie sind gerannt. Oder sie haben sich beeilt in guten Taten. Und sie haben uns angebetet im Begehren und in Ehrfurcht. Ja? Im Begehren oder im Verlangen und in der Ehrfurcht. Und sie haben sich vor uns gefürchtet. Oder nein, sie waren vor uns demütig. Oder sie waren gegenüber uns demütig. Also gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine wichtige Sache. Wenn jemand Muslim ist, wenn jemand Mu'min ist, dann ist es wichtig, dass all diese Sachen, die wir ja aufzählen, nur für Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und dass wir gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala demütig sind. Und wir kennen Khushu aus dem Gebet, dass wir Khushu haben sollen. Ja? Im Gebet demütig sein sollen. Und das ist eine Sache, die von innen kommt, nicht von außen. Wie als zur Zeit von Umar, als er einen sah, als er Amr al-Mu'minin war. Und er sah einen Mann in der Moschee beten. Und dieser Mann hat geweint. Nach dem Gebet ist er zu ihm hingegangen. Er hat gesagt, wärst du aufrichtig, wärst du ehrlich, hättest du wirklich Khushu, dann hättest du diese Sache zu Hause gemacht oder drinnen und hättest nicht das gezeigt, also in deinem Herzen. Ja? Weil die Khushu kommt von drinnen, kommt von nicht draußen. Wenn du aber Khushu hast im Herzen, dann kannst du manchmal die Tränen nicht aufhalten. Das ist eine andere Sache. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja? Man hat über ihn gesagt, die Sahaba haben über ihn berichtet, dass wenn er geweint hat, war es wie ein Wimmern oder ein Summen von Bienen. Ja? Weil er wollte zurückhalten. Wollte zurückhalten. Und so war auch Umar radiallahu anhu. Das ist eine wichtige Sache. Demut oder das Begehren, die Ehrfurcht, dass man ehrfürchtig ist vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass man respektiert. Ja? Dass man diese Ehrfurcht, was bedeutet Ehrfurcht? Du bist ehrfürchtig gegenüber deinem Vater. Aber du hast keine Angst, jetzt jedes Mal, wenn er reinkommt, hast du keine Angst, obwohl manche Kinder haben vielleicht, aber dass du respektvoll bist. Ja? Und manchen Kulturen lernt man diese Sache sehr gut, mashallah, dass man den Vater respektieren soll. Aber noch besser, noch ehrfürchtiger sollst du gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala sein. Eine Sache ist dazu zum Beispiel, als eine Frau den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, wie das ist mit ihrer Kleidung gegenüber Mahram-Männern. Was darf sie, wie darf sie sein? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihr erklärt, dies und das kannst du machen. Und dann hat sie gefragt, wie ist es, wenn ich alleine bin? Wie ist es, wenn ich alleine zu Hause bin? Kann ich rumlaufen, wie ich will? Kannst du, kein Problem. Lauf zu Hause rum, wie du willst. Tarzan, Marzan, kannst du rumlaufen, kein Problem. Nackt, kein. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, es ist wichtiger, dass du gegenüber Allah mehr Ehrfurcht hast, als gegenüber den Mahram-Leuten. Dass du dich mehr schämst gegenüber Allah, als gegenüber deinen Mahram-Leuten. Ha? Das ist diese Ehrfurcht gemeint. Und dieses Begehren, dass du diese Begehren nur zu Allah subhanahu wa ta'ala hast. Ha? Dass du nur Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies begehrst. Subhanallah. Und Dalil al-Inaba, قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Der Beweis für die Hingabe, für die reuevolle Zuwendung, das reuevolle Zurückkehren, das ein Wort Inabe, das reuevolle Zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala ist وأنيبوا إلى ربكم. Wendet euch reuevoll zu eurem Herrn وأسلموا له und gebt euch hin und ergebt euch ihm. In Surat Az-Zumar, Vers 54 ist das. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Kehrt zu Allah ruhig zurück. Ha? Gebt euch ihm ruhig hin und ergibt euch ihm. وَالدَّلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ Und der Beweis für Al-Isti'anah. Und Al-Isti'anah kommt von Aun, von Hilfe. Dass du nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine anrufst. Dass du ihn nur alleine anbietest. Wo ist der Beweis? قَوْلُهُ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّا Kenasta'in. Kenasta'in. Ha? Dich alleine beten wir an. Dich alleine beten wir an. Und dich alleine bitten wir um Hilfe. Ha? Heißt es jetzt, ich darf jetzt niemand anders um Hilfe bitten, wenn ich jetzt Probleme habe, wenn mein Auto nicht weitergeht. Ha? Ich bin jetzt stehen geblieben. Ich mache Dua zu Allah. Ja. Als erstes, du machst Dua zu Allah. Aber dann machst du dein Asbab, nimmst deine Gründe. Ha? Rufst ADAC-Service an oder rufst einen Freund an, rufst du sonst irgendwas. Aber es gibt einen Unterschied in dieser Sache. in dieser Isti'ana. Dass du in Sachen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala dir ermöglichen kann, Allah anbetest. Allah anrufst. Nicht jemand anders. Dass du nicht gehst und sagst, ja, Sheikh, du schlachtest an einem Grab und sagst, du dem Tote, der kann sich nicht mehr selber helfen. Du sagst, ja, Sheikh, hier ein Schlachtopfer für dich, gib mir mal zwei Kinder. Ja? Nein, Angelegenheiten, die nur für Allah alleine bestimmt sind, in diese Sache rufst du Allah an. Angelegenheiten, die auch jemand anderes tun kann, wie zum Beispiel, du bist verletzt, musst ins Krankenhaus, oder deine Mutter sagt zu dir, komm, helf mir aufräumen. Ja? Das hat nichts mit dieser Hilfe zu tun, was wir sagen hier. Ja, es gibt diese zwei Arten von Hilfe. Hilfe, die jeder tun kann. Oder die jeder ermöglichen. Zum Beispiel, du siehst jemanden ertrinken. Ja, und der sagt, ah, nee, ich rufe ihn jetzt nicht. Ich rufe jetzt nur Allah und ertrinkt dann lieber. Ja? Das ist eine Sache, man muss da unterscheiden. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ja? Natürlich, du rufst Allah subhanahu wa ta'ala alleine an. Ja? In Sachen, wo nur Allah dir helfen kann. Aber wenn erstens die Hilfe kommt, dann nimm sie an. Und zweitens, wenn du auch jemand anders bitten kannst, ja, gib mir mal das. Oder kannst du mir dabei helfen, den Tisch zu verschieben? Kein Problem, kannst du machen. Tayyib. Und der Beweis ist noch, das war natürlich Surat al-Fatiha, ist klar. Und ein anderer Beweis ist von Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu Mu'adh, ist das, إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Wenn du Hilfe suchst, dann suche bei Allah Hilfe. Ja, wenn du Hilfe suchst, dann suche nur bei Allah Hilfe. والدليل الاستعاذة قوله تعالى. Und der Beweis für die Zufluchtnahme, dass du Zuflucht suchst nur bei Allah, ist قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ oder قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Also sprich, ich suche Zuflucht beim Herrn der Menschen. Sprich, ich suche Zuflucht beim Herrn der Morgenröte. Ja? Und gibt es viele dazu Beweise, dass du nur bei Allah subhanahu wa ta'ala Zuflucht suchst. Nicht, dass du sagst, anstatt du sagst, A'udhu billah, sagst du, A'udhu billat, A'udhu bil-Asad, diese Sache darfst du nicht machen. Diese Sache ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala allein, dass du nur bei ihm Zuflucht suchst. Und der Beweis für Istighatha, das Anrufen, das Erbitten, das Errufen, قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Wenn sie ihren Herrn anrufen würden oder ihn ersuchen würden, ihn bitten würden, so würde er ihnen antworten. Surat Al-Anfal, Vers 9. Wenn sie Allah oder wenn sie ihren Herrn anrufen würden, dann würde Allah ihnen antworten. والدليل الذبح, das war das letzte, was hier aufgezählt wurde. والدليل الذبح, das ist der Beweis für Schlachten. Beweis für Schlachten, dass du das Schlachten nur für Allah machst. Dann gibt erstmal ein einfacher. Inna a'tayna kal-kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Bete deinen Herrn an und schlachte für ihn. Aber der Beweis, den der Sheikh hier bringt, ist Surat al-An'am, Vers 163. Er sagt, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين. Er sagt, sprich und sag, wahrlich mein Gebet, mein Opfer, mein Schlachten, mein Leben und mein Sterben sind einzig und allein für Allah, den Herrn der Welten. Sind einzig und allein für Allah, den Herrn der Welten. Er sagt, قل إن صلاتي, mein Gebet, ونسكي, نسك ist ja das Schlachten, das Opfer, was du gibst, das Schlachtopfer. وَمَحْيَايَ وَمَاتِي, mein Leben und mein Sterben, لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, sind für Allah, den Herrn der Welten. وَمِنَ السُنَّةِ, und von Hadith, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala verflucht den, der für jemand anders schlachtet, außer für Allah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah verflucht jenen, der für jemand anderes schlachtet, außer für Allah. Und die letzte Ibadah, die hier aufgezählt wurde, ist ein Nadhr, das Gelübde. Wenn du ein Gelübde ablegst, wenn du man sagt auch Schwur, aber Schwur ist im Arabisch ein anderes Wort. Es gehört aber auch dazu. Der Prophet sagt zum Beispiel beim Schwur, er sagt, dass man nicht auf jemand anders schwören darf, dass, außer Allah. Wer auf jemand anders schwört, außer auf Allah, der kann seinen Platz in der Hölle vorbereiten. Ja. Aber hat der Sheikh jetzt hier nicht erwähnt. Aber ist auch ein anderes Wort. An-Nadhr ist Gelübde, wenn du ein Gelübde abgibst. Und das darfst du nur für Allah subhanahu wa ta'ala tun. Und der Beweis ist Surat al-Insan, Vers 7. Qawluhu ta'ala. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Sie erfüllen das Gelübde und fürchten einen Tag, dessen Übel sich ausweitet wie im Flug. Also sie erfüllen ihr Gelübde. Wer? Die Gläubigen. Und sie erfüllen es gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind die Sachen, die der Sheikh erwähnt hat von der Arten von Ibadah. Und natürlich, die Arten von Ibadah sind viel. Die Arten von Ibadah sind viel. Und die Teile von Ibadah sind viel. Und wir kennen den Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass die Ibadah 60 und ein bisschen ist. 60 und ein bisschen ist. Und dieses bisschen sagen die Gelehrten zwischen 3 und 9. Also zwischen 63 und 69. Und er sagt, وَالْحَيَا شُعْ مِنْ شُعْبِ الْإِمَانِ. Ja? Und die Schamhaftigkeit ist ein Teil von diesem Iman, von diesem Glaube. Und die Arten von Ibadah gibt es viele. Aber was für uns wichtig ist, liebe Geschwister, ist, dass wir die Anbetung, dass wir unser Leben und unser Sterben, dass wir unser Gebet und alles, was wir tun, nur für Allah subhanahu wa ta'ala allein tun. Heißt das jetzt, alles, was ich tue, soll nur für Allah sein? Wenn du das kannst, ja. Selbst wenn ich auf Toilette gehe, selbst wenn du auf Toilette gehst. Ja? Warum? Man gibt auch Dua, wenn du auf Toilette gehst. Ha? Du suchst Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor den Shayatin. Ja, und wenn du rauskommst, sagst du Rufranik, sagst du Entschuldigung Allah sozusagen. Ja? Weil du in dieser Zeit nicht Allah erwähnen konntest. Das heißt, wenn jemand schafft, dass alles, was er sagt, was er tut, nur für Allah allein ist, wahrlich, der hat einen hohen Stand bei Allah erreicht. Ja? Wahrlich, der hat einen hohen Stand bei Allah erreicht. Und das ist wichtig, dass wir diese Taten nur einzig und allein für Allah tun. Wir kennen den Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mein Diener nähert sich mir mit nichts anderem, außer mit den Sachen, die ich ihm zur Pflicht erlegt habe. Das heißt, du kannst Allah näher kommen mit den Sachen, die er dir zur Pflicht gemacht hat. Mit Gebet, Fasten, Zakat, Gutes tun, Schlechtes verbieten und so weiter. Mit Sachen, die Pflicht sind. Für uns. Da kannst du Allah näher kommen. Aber nur mit der Bedingung, dass sie für Allah sind. Nicht für eine andere Sache. Und wir kennen den Hadith. Wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, am jüngsten Tag werden drei Leute gebracht. Und sie sind die Ersten, die ins Höllenfeuer geschmissen werden. Der Erste ist von ihnen ein Gelehrter. Zweite ist jemand, der im Dschihad gestorben ist für Allah. Und der Dritte, der hat gespendet. Viel gespendet. Und alle drei haben das aber nicht für Allah getan. Ja, sondern damit zu ihnen gesagt wird, du bist ein Gelehrter, oh, du bist großzügig, du bist Mujahid. Und diese Sachen wurden schon im Diesseits gesagt, dann wird zu ihnen gesagt werden, geht ins Feuer, denn diese Sachen, euer Lohn habt ihr schon bekommen im Diesseits. Deswegen, man muss darauf achten, liebe Geschwister, wir müssen darauf achten, dass wir unsere Anbetung nur einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala tun und immer wieder auffrischen. Immer wieder müssen wir diese Sache auffrischen. Nicht sagen, ja okay, ich habe das jetzt gelernt, ich weiß das. Nein, der Shaitan, der ist schlau. Der lebt ein bisschen länger als ihr. Der weiß, wie ihr funktioniert. Der weiß, wie wir funktionieren, wie er uns rumkriegt. Wie er uns ablenkt. Und subhanallah, keiner kann mir erzählen, dass er sitzt vom Fernsehen Film gucken für Allah. Keiner sagt, ich gehe ins Kino für Allah. Ich mache dies für Allah. Aber du kannst sagen, ich gehe jetzt mit meiner Familie raus, spielen, Spaß haben für Allah, weil es ist, Allah hat ihnen das Recht gegeben und ich muss ihnen das Recht geben. Und wenn du es mit der richtigen Absicht machst, dann kann das auch zur Ibadah werden. Ja? Wir kennen das auch, viele sagen, ja, arbeiten ist doch auch Ibadah. Ja, wenn du es mit der richtigen Absicht tust, nicht mal damit du viel Kohle kriegst. Nicht damit du sagst, ja, ich will jetzt reich werden und so. Nein, wenn du arbeitest, damit du genug hast, deine Familie versorgen kannst, ja? Damit du deine Pflichten erfüllst, die dir Allah auferlegt hat. Weil du bist ein Hirte über deine Familie. Du musst sie versorgen, auf sie aufpassen. Dann kann das auch zu Ibadah werden. Es kann alles zu Ibadah werden. Muss alles zu Ibadah werden? Nein. Ja? Muss nicht. Muss nicht. Musst du alles für Allah machen? Musst du alles für Allah machen? Ja? Musst du nicht. Aber die Anbetungssachen, Alles, was mit Anbetung zu tun hat, die dürfen für niemand anders außer für Allah sein. Ha? Wenn du betest, betest du für Allah. Wenn du gibst, gibst du für Allah. Wenn du hilfst, hilfst du für Allah. Ha? Wenn du rufst, rufst du nur für Allah. Wenn du schlachtest, schlachtest du für Allah. Für nichts einmal anderes. Ha? Du kannst, wenn du einen Freund hast, du kannst, und der ist eventuell nicht Muslim, auch wenn er Muslim ist, nur praktiziert, du hilfst ihm so, wegen deiner Freundschaft, kannst du machen. Ha? Aber du kriegst halt keinen Lohn dafür von Allah. Aber wenn du die Absicht noch machst, dass du es für Allah ihn hilfst, kriegst du Lohn. Musst du die Absicht machen? Nein. Ja? Diese Sachen sind sehr wichtig. Ja? Aber in der Anbetung, alles was mit Anbetung zu tun hat, nur für Allah subhanahu wa ta'ala allein. Tayyib, ich sage das und verabschiede mich von euch. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.